Auf jedem Purpurblättchen, auf jedem. schimmert auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen. Gottes Segen. Kluven ganz allein und küssen wollte ich sie und küssen wollte ich sie. Jedoch sie sprach, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien. Es sei vergebne Mühe, vergebne Mühe, es sei vergebne, vergebne Mühe. Ich wagte es doch und küsste sie, und küsste sie, trotz ihrer Gegenwehr, trotz ihrer Gegenwehr. Und schrie sie nicht. Jawohl, sie schrie, sie schrie. Thank you. Stimmt. Feld und Wald zu schweifen, ein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt der Riege, und nach dem Bass bewegt sich alles an mir fort, und nach dem Bass bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sing ich noch jenem Traum, sing ich noch jenem Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf weißes Leib und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen, und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich errege ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gibt den Sohlen Flügel und treibt durch Tal und Hügel den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, wann ruhig ihr am Busen auch endlich wieder.